wenn es vor dem Song nicht geht, dann sagt man halt nach dem Song Hallo. Ein herzliches Willkommen. Soundgarden am Mittwoch, wie immer, elektronische Musik. Ich bin Paul van Dyk. Wir haben später am Telefon die Jungs von Staircase. Das wird spannend, das wird interessant. Faith, einer unserer Lieblingssongs in dieser Sendung. Und viel, viel, viel neue spannende Musik. Und natürlich auch das eine oder andere, was wir vielleicht schon in den in der vorigen Woche zum Beispiel und auch in der vorvorvorigen Woche. Wir erfinden hier wieder ein neues Deutsch. Jamess auf jeden Fall, People Will Believe ist die nächste Nummer. Und wie gesagt, die nächsten fast zwei Stunden immer schön elektronisch. Herzlich willkommen, viel Spaß. People Will Believe, Jamess auf Future Groove. Also ich finde die Platte immer geiler. Also jedes Mal, wenn ich sie höre, wenn ich sie spiele, finde ich sie ein Stück besser. Das ganze Album, immer noch Star Chasing, ein wunderbares Album. Wo wir bei Album sind, letzte Woche haben wir dreimal Timo Maas, Music for the Masses Nummer 2 verlost. Gewonnen haben einmal Nils Glätzner aus Görlitz, Benjamin Jeromin aus Berlin und Johannes Gruß auch aus Berlin. Herzlichen Glückwunsch, geht demnächst an euch raus. Substantiell oder Substantial, so heißt das Label, Lockdown, der Song und Bass Van Veen, der Mann. Warum wären Nemsner? Mindestner an der Art? Keine Ahnung, ja. Und im Radio? Ja. Fritz! Am Namen unschwer erkennen kann. Aus Holland, Bass Van Veen, Substantial und Lockdown heißt der Song. Da es ja draußen jetzt wieder wärmer wird, gehen die Leute auch wieder mehr aus. Insofern gibt es auch die ein oder andere Veranstaltung, die man ankündigen muss, ankündigen kann. Und da gibt es natürlich auch unseren kleinen, feinen Anrufbeantworter und da gab es heute das ein oder andere zu hören. Ja, hallo, mein Name ist Tobi und zwar hat ein neuer Club eröffnet, nämlich das Q3A. Es befindet sich in der Stralauer Allee 2, direkt neben Universal. am Wasser mit einem wunderschönen Ambiente. Und am Sonntag findet eine Veranstaltung statt, frei nach dem Motto, wer sich erinnern kann, war nicht dabei. Es wird geben elektronische Tanzmusik, laut vorgetragen von den DJs Sascha Mentes, Stanley Stifler und Tobi Dreher von der Tonkontrolle. Und ja, Dankeschön. Tschüss. Ja, hallo, hier ist wieder ein Veranstaltungstipp für den Sonntag. Adels Sonntagsclub im Freistil in der Proskauer Straße 17a in Berlin-Friedrichshain. Diesmal mit Glow Me Go und Uplifting Trill. Liebe Grüße an alle Hörerinnen. Techno-Junkies present Vinylrausch. Am 24.05. im Skyclub Berlin, Dirksenstraße 99 bis 100, zwischen den U-Bahnhöfen und S-Bahnhöfen Janowitzbrücke und Alexanderplatz. Live dabei DJ Timeless von Vorbild und die DJs Uranland von Milaro und die Techno-Junkies Allstars Oberon, Roberto Mozza, Bendix, Nordi, Trenzis und Kempel. So viel Teil 1 des heutigen Anrufbeantworters für Veranstaltungen. Das hier Nathan Prophet. There's Hope. Völlig White Label, völlig keine Infos, völlig nichts weiter drauf. so kann's gehen. Das war Nathan Prophet, There's Hope. Eine Platte, die auch schon mal dabei war, die auch immer lustiger wird und vor allen Dingen, an der man immer mehr Spaß bekommt. Mr. Ghetto. Ghetto George. Geradezu traumhaft. Ghetto Charge und XX Large. Mr. Ghetto heißt das Ding und wie gesagt, wir vermuten ja ganz stark, dass da K-Paul dahinter steckt. Von Lexi und K-Paul. Weil es steht so ein bisschen ganz klein, steht da was drauf von ihm. Also ich könnte mir vorstellen, er hat das gemacht. Bis gleich das witzige Kurzinfo kommt, hören wir mal rein, was Typhoon so träumt. Der Traum im Deutschmann-Rix. Jetzt Rix gesagt. Das war jetzt quasi die ganz kurze Version von Remix. Ist auch schön. Rix. Der Deutschmann Rix. Der Traum. Wenn musikalische Legenden zurückkehren, ist es meistens ja peinlich. Oftmals auch irgendwie so, ja, nicht so angenehm für diejenigen, die dann sagen, den habe ich damals mal gemocht. Aber jetzt ist eine musikalische Legende zurück. Die ist der Hit. Die war der Hit und die bleibt der Hit. Dave Gahan, der Sänger von Depeche Mode und sein Soloalbum. Hier ist die erste Single, Sticky Floor. natürlich ganz klar eine Legende, Dave Gahan. Im Silencer Remix. Genau so heißt der Song. Auf Mute natürlich. Wie könnte es anders sein? Bei uns jetzt am Telefon ist ein Teil eines Projektes, welches mit Sicherheit nicht zu lange auf sich warten lässt, was die Größe und vor allen Dingen den durchschlagenden Erfolg eines Dave Gahans hat. Hello? Hello. Hi. Hello. Oh, so it's both of you on the phone. Yes, absolutely. Hello, welcome to the show. Thank you very much. This is Staircase on the phone, and we have a very good reason, of course, to talk about all these things which are coming up. You're playing in Berlin very soon, right? That's right. We are, yeah. We're there on Friday. So isn't it that basically, as far as I understood, Staircase is like, you know, basically like a real band. So how many people are you on stage when you play as a band? There's five of us when we play live, as it stands. So, but when you come over, you play as like the DJ team, so just two of you DJing? That's right, yeah. We generally don't like to make things easy for ourselves. So all right. We have the sound system, which is Al and myself, which is DJing with a laptop, making extra sounds. That's it, just kind of providing, you know, adding to the whole experience. Alan Paul is a proper band with guitars and keyboards and vocals, and we also have an MC involved with that one as well. Okay, let me just translate. Normalerweise gibt's das Ganze halt als Band, das sind dann so als richtige Band, das sind so 5-6 Leute, aber es gibt sie eben auch als Soundsystem, dann sind sie beide zusammen unterwegs. Und was das Besondere dabei ist, sie legen halt nicht einfach nur auf, sondern sie machen noch extra Sound mit dem Laptop und alle solche Sachen. Die beiden Jungs, Paul und Al, haben sich 1996 kennengelernt in Bristol, in dem berühmten Club La Cota. Since when are you actually making music together? I just told everyone that you met in 96. This is at least what's written on my paper. Yeah, that's right. Yeah, that's right. Yeah, we met in, as you say, 96. We probably started working together towards the end of 96. There's this really funny story that you never actually went to the club to dance. You were just sitting upstairs and actually listening to some weird noises actually going in tune with the bass drum. What is this all about? That's right. It was Leon Alexander from Hope Recordings was the promoter of a Friday night called Temptation. And we basically were involved in individually in various other bits and pieces in Bristol. And we effectively every Friday night you go to the club and you'd end up sitting in the office with a load of people, and you would listen to the sound of the club throbbing underneath you. Pop down and see the main DJ and, you know, get the vibe, and then back up you'd go. And that's kind of how we met, really. All right. And I'm from there. But what's this thing about, like, you know, basically it says the cabinet rattle in time to the kick drum. Cabinets were banging to the kick drum. That's yeah. It, yeah. Okay, also die beiden haben sich halt 96 kennengelernt und haben dann ein wenig später angefangen, Musik zu machen. Kennengelernt haben sie sich in einem Club, wo Leon Alexander, das ist der Mann, der auch Hope Records an Start gebracht hat, Veranstalter war. Und wie das halt immer so ist, man sitzt da oben im Office rum, geht dann mal runter gucken, was so der Main-DJ macht, und geht dann wieder hoch. Und das Spannende war, da standen halt so Schränke rum und die haben dann halt immer mitgeklappert, wenn quasi der Sound des Clubs nach oben ins Büro durchstürmt. Und das fanden sie spannend. Insofern haben sie sich dann da immer aufgehalten, und so kamen dann auch so die ersten Ideen. So First Floor basically is because of that rattle sound. that's pretty much. Yeah, that's the one. It's the sound of that through a Boss heavy metal pedal. All right. So when you're actually playing live, what kind of sound will it be? Is it like the typical sound we actually sort of know from your productions, or and what kind of sort of vibe is it going to? Hello? Hi. Yeah, it's what we've done with the band is very much taken the production that we've used on our club tracks. All right. To produce more kind of album-based material, which we then translate live with the band. So effectively, what we're doing with the band is playing the more song-based stuff. You know, we're still doing stuff for the clubs, and we're still. No, I just actually, yeah, I understood that, but it's like, I mean, when you sort of actually come over in 2 days, as the sound system, sort of okay. What kind of sort of, well, what can people expect? Basically, is our version, you know, our version of DJing. So it's going to be. Yeah, we still kind of playing the like progressive house. Really, it's sort of lots of nice atmospherics and sort of some nice tough beats. that's the sort of thing we play at the moment, and we were like, there's a lot of that about at the moment. Yeah. Obviously, there's quite an influence. Obviously, you know, we know Timo really well, and you know, very much into his sound as well. So hopefully, we'll get a nice marriage between the two. Mm-hmm. All right. Also, ich habe Sie gefragt, was man denn so erwarten kann. Da haben Sie natürlich erzählt, wenn Sie als Band unterwegs sind, ist es eher so, dass Sie versuchen, das, was Sie auf dem Album als Produktion umsetzen, dann eben live als Band, also mehr so song-orientated umzusetzen. Und wenn Sie auflegen, dann ist es halt eher so Progressive House. Das, was man eben gerade so mag und das, was im Zweifelsfall gerade natürlich auch das ist, was man umsetzen will, was man elektronisch, musikalisch präsentieren kann. Das Ganze findet statt übrigens am 23.05. in der Maria am Ostbahnhof. Mit dabei Namito und Timo Maas und natürlich das Staircase Sound System. Thank you very much for being on the phone with us. Thank you very much. Just to let you know, actually, your track's been always like a favorite in this show and of course in my DJ sets anyway. So thanks for being with us and have a good time in 2 days it is. And Faith is at the beginning of July. I thought I'd get a little plug in there. That's no problem. It's just right here. So it's playing right after this. Cheers, boss. Thanks, bye. Okay, thank you, bye. So, und wenn alles klar geht, und es geht alles klar, dann ist hier natürlich Faith bei Staircase. Und das Ganze, wie sie gerade gesagt hat, was haben sie eigentlich? Es kommt bald raus. Sehr bald. Der aktuelle Single von Staircase. Und wie gesagt, die beiden in Sound System am Freitag bei der Maria am Ostbahnhof. Die Telefonnummer für 3x2 Freikarten 0331 7097 110. Übrigens nochmal als Erinnerung, Fake Staircase war Nummer 6 in unseren Jahrescharts letztes Jahr. Das war natürlich noch ausgehend von der englischen Veröffentlichung. Das Ganze demnächst dann aus Deutschland. Und bei der Veranstaltung am Freitag in der Maria am Ostbahnhof natürlich auch der Meister himself, Timo Maas, am Start. Und das ist seine aktuelle Single, Unite. Movement unites. Reality prevails. Dreams subside. Light turns dark. Subtle delight. Creed. Color. Faith. Religion. Dance. Junkies. Von Timo Maas, der gute Mann ebenfalls, gemeinsam mit Samito und natürlich dem Staircase Sound System. Wir haben natürlich für diejenigen, die nicht gewonnen haben, gerade die Freikärtchen, noch eine kleine Leckerli-Sache. Allerdings müsste da natürlich im Besitz eines Plattenspielers sein, sonst funktioniert das nicht ganz, weil die CD an sich gibt es ja noch gar nicht. Es sei denn natürlich, man schmuggelt sich irgendwas aus England hier rüber. Das sollte man natürlich nicht tun. Fritz, Postfach 90 9000 14 439 Potsdam oder www.fritz.de oder paul@fritz.de. Wir haben zwei sehr, sehr exklusive, schön anzuschauende und wunderbar zu hörende Vinyls, wo unter anderem auch ein Remix drauf ist von unserem sehr verehrten Kollegen Tom Kraft. Das nächste schöne Stückchen Musik übrigens ist bei uns der Track der Woche. Ganz schön, ganz schnuckelig. Track der Woche. Star Chaser und Falling Star. We'll be right back. geradezu grandios. Die Jungs, die Dark Sweet Piano gemacht haben mit Falling Star. Da gibt es noch eine Version, da singt einer ziemlich schrecklich drauf. Aber das hier, unglaublich. Music. Non-stop. Im Soundgarden die nächste halbe Stunde. Music. Ohne Worte.

Thank you. natürlich angekündigt im Internet, dass in dieser Sendung nicht nur Staircase stattfindet, sondern auch der Kollege David Morales zumindest telefonisch für uns bereitsteht, um das ein oder andere Wort zu verlieren. Leider Gottes sitzt er gerade irgendwo in Amerika im Flieger, drum kann er nicht telefonieren. So viel zum Thema on time und so. Naja, das Übliche halt mit dem Flugverkehr. Aber das hindert uns nicht daran, eine gigantische Premiere, wenn man so will, musikalische Natur hier am Start zu haben. Zwei Giganten haben sich getroffen in New York. DJ Pierre, die Legende DJ Pierre und natürlich die andere Legende David Morales. Der Song heißt Make It Hot. Exklusiv. Fritz. Good day. sowas von neu. Da gibt's nur ganz, ganz wenige CDs von und wir haben eine hier bekommen für einen Soundgarden. Und wer die beiden, oder vielmehr David Morales alleine, um genau zu sein, hören möchte innerhalb kurzfristigster Zeit, der müsste dann schon auf jeden Fall nach München fahren. Am 24.05. dort heißt die Veranstaltung World League in der Kultfabrik. Das ist schon mal sehr, sehr schön. Da muss man auf jeden Fall hingehen. Und was auch wichtig zu erwähnen wäre, DJ Pair featuring David Morales, Make It Hot, hieß der Song. Und World League übrigens, also diejenigen, die auch David Morales in München am 24.05. hinstellen, sind auch diejenigen, die dafür zuständig sind, den Housefloor bei The Love From Above für uns alle zu präsentieren. Mit dabei werden sein die Turntable Rocker, Cirillo, René, Weite. Was? Am 24.05. im Skyclub. Ja, da redet doch jetzt einfach einer dazwischen oder sowas. Also in jedem Fall ist es so, dass die machen das und Lel ist dabei, Ricardo de Villalobos und wir haben natürlich noch viel mehr spannende Sachen für euch dabei. Zum Beispiel in der großen Halle. Tiesto und Mogwai. Und ich bin natürlich auch da. Das alles natürlich am Freitag vor der Love Parade und derjenige, der da gerade so dazwischen geredet hat, der wollte eigentlich nichts weiter als euch mitteilen, wo man denn so hingehen kann. Hier ist Teil 2 unseres Anrufbeantworters. Techno Junkies present Vinylrausch. Am 24.05. im Skyclub Berlin, Dürksenstraße 99 bis 100, zwischen den U-Bahnhöfen und S-Bahnhöfen Janowitzbrücke und Alexanderplatz. Live dabei DJ Timeless von Vorbild. Und die DJs Uranland von Milaro und die Techno Junkies Allstars Oberon, Roberto Mozza, Bendix, Nordi, Trances und Campbell. Der nächste. Komm schon. Hey, Partyinfo für Samstag, den 24. Mai in der Maria am Ostbahnhof findet am 24. Mai unter dem Motto Elektronisches Verlangen ein High Resistance Electronic Jam statt. Live spielen Electronic Bizarre, Round Cubes, HX, Scout und Hackbert, auch besser bekannt als Diashra. Und DJs des Abends sind Clemens Neufeld aus Wien, Peter Nikolai aus St. Petersburg, Duck, New German Scientist, der Perry, Lyric Johnson und Reedbeat. Viel Spaß! Wir haben eine Veranstaltung im Sage Club am 31. Mai, Sound of Sage mit den DJs Dirk Dreier, Divinity, Kevin Bosco und Ranga Tiki und würden uns sehr freuen, wenn ihr das ansagt. Danke, tschüss. Ja, hallo, hier ist Sebastian von der Blauen Stunde aus dem Sternradio. Für alle die am Sonntag nach dem Schloss Damsmühle Open Air immer noch nicht genug haben, fährt der Shuttlebus ab 8 Uhr von Damsmühle direkt vors Sternradio zur After Hour Blaue Stunde. Diese Veranstaltung läuft jeden Sonntag von 8 bis 18 Uhr im Sternradio. Viel Spaß! So, das war's. Mehr haben wir nicht an Infos auf dem Anrufbeantworter. Mogwai, get it on. hundreds of thousands of renegades and outlaws. Mogwais aktuelle Single Get It On, gesampled Show Wadi Wadi aus den 70ern. Und klingt jetzt auch ganz anders. Hier ist Tom, Stoffel und Ben. Wir sind My Balloon. Hi, this is Garbage. Hi, ich bin Sascha aus Hönow. Und im Radio Fritz. Das war der Mittwoch Soundgarden für heute. Wir hatten das ein oder andere Spannende dabei. Also ihr habt auf jeden Fall was verpasst, wenn ihr jetzt erst einschaltet. Aber auf der anderen Seite habt ihr natürlich auch noch viel Spannendes vor euch. Gleich gibt's den Blue Moon. Morgen gibt's natürlich wieder den Petersdorfischen im Soundgarden mit schöner, freundlicher Popmusik. Natürlich nur vom Schönsten und Feinsten, so wie sich das Ganze gehört. Ansonsten bei uns nächsten Mittwoch, wir stellen euch das Album Relax vor von Blank & Jones. Die haben ein fantastisches Chill-Out-Album gemacht. Die beiden Jungs werden natürlich am Telefon sein und mit uns reden. Und naja, wir wissen ja aus der Vergangenheit, das wird immer sehr spaßig und sehr lustig. Ich wünsche euch einen schönen. Nicht vergessen, am Freitag gibt's Timo Maas, Namito und natürlich Staircase. Und das Ganze in der Maria am Ostbahnhof. Und ich verabschiede mich mit Tok Tok vs. Sophie O. Natürlich im Staircase Remix. Das ist, glaube ich, das Letzte, was sie so gemacht haben. Da hören wir jetzt rein. Und gleich, wie gesagt, der Blue Moon mit Mai und Ping Pong. Ciao. erstmal dies, die man das